Böhmen war damals eins der blühendsten deutschen Länder. Die Stände besaßen von ihrem Könige verbriefte Rechte freier Religionsübung. Kaiser Ferdinand verletzte sie. Diese Vergewaltigung ließen sich indes die Stände nicht bieten, warfen kurzerhand die kaiserlichen Vertreter zum Fenster des Rathauses in Prag hinaus und wählten sich Kurfürst Friedrich V. von der Rheinpfalz, der zugleich Herr in der heutigen bayerischen Oberpfalz, das heißt dem nordöstlichen Teil des heutigen Bayerns, war, zum König. Gegen Kaiser Ferdinand erhoben sich seine Erblande, Ungarn sowohl wie Oberösterreich und Böhmen. Die Lage des habsburgischen Hauses war verzweifelt. Da eilte der Wittelsbacher Maximilian ihm zur Unterstützung herbei. Den Anstrengungen der beiden Fürsten gelang es, dem Kaiser seine Erblande zu erhalten und König Friedrich V. von der Pfalz aus Böhmen durch die Schlacht am Weißen Berge 1620 zu vertreiben. Rücksichtslos wurde jetzt in den eroberten Gebieten die Gegenreformation durchgeführt. Zitat: Mit den kaiserlichen Soldaten waren auch die Jesuiten wieder eingezogen und betrieben die katholische Restauration mit allen Mitteln der Verführung, der List und Gewalt. Die Kirchen wurden den Protestanten geschlossen oder gleich den Katholiken übergeben. Die protestantischen Geistlichen und Lehrer wurden vertrieben, gepeinigt und ermordet. Ihre Güter und heiligen Gegenstände verbrannt und zerstört. Wenn das protestantische Volk den Verführungskünsten katholischer Prediger widerstand, so begannen die berühmten Liechtensteiner Dragoner ihr Bekehrungswerk. Tausende trieben diese gespornten Seligmacher unter den entsetzlichsten Misshandlungen zur Messe und Beichte. Wer sich nicht beugte, musste auswandern. Bis 1630 hatten 30.000 Familien das Land verlassen. Zitat Ende. In den gesamten Erblanden des Habsburger Ferdinand und in der Oberpfalz wurde die Bevölkerung mit gleichen Mitteln dem Jesuitengeneral unterworfen. Mit tiefer Erschütterung müssen wir lesen, wie zum Beispiel die Oberpfälzer durch Herzog Maximilian entwaffnet und wie sie dann planmäßig durch gespornte Seligmacher genötigt wurden, auszuwandern oder den römischen Glauben anzunehmen. Nur gezwungen konnte der Wittelsbacher das Wort seines Ahnherrn, lieber keine Untertan zu haben als ungestrafte Verbrecher, nicht voll wahrnehmen, weil der Grund und Boden doch bestellt werden musste. Zudem war er ein praktischer Herr und für ihn dieser Krieg genau ein solch gutes Geschäft wie für den Jesuitengeneral, der ihm und im Besonderen die Truppen der katholischen Liga, das heißt das Heer des Herzogs von Maximilian und der Tilly, ja finanzierte. Dem Herzog wurde die Oberpfalz zugeeignet und außerdem die Kurwürde übertragen, die bisher Friedrich V. innehatte. Der Jesuitengeneral war jetzt unbeschränkter Herr in den Erblanden des Kaisers und über den Kaiser selbst und in Bayern und über Maximilian von Wittelsbach. Er beschloss, sein Werk weiter fortzusetzen und zu einem Vernichtungsfeldzuge gegen die gesamte protestantische Welt auszuziehen. Er nahm dazu Kaiser Ferdinand von Neuem in Eid. Wir lesen in einem Briefe des Jesuiten Lamor Maini, des Beichtvaters Ferdinands II., vom 8. April 1625 an den Jesuitenoberen in Hildesheim, Zitat: Euer Hochwürden, kann ich nicht bergen, dass ich mit Gottes Hilfe auf Befehl und Unterrichtung unseres Ordensgenerals zu Rom es bei dem allerchristlichsten Kaiser so weit gebracht, dass seine Majestät der päpstlichen Heiligkeit in Main des Herrn Herzogen von Friedland und noch zweier geistlichen Herren Gegenwart von Neuem einen leiblichen Eid, den zweiten dieses, geschworen haben, eher nicht ihren Kopf lassen ruhen, bis dass sie wiederum alle ketzerischen Königreiche auf dem Lande zu der alten und allein selig machenden römischen Kirche und unter der päpstlichen Heiligkeit absoluten Gehorsam gebracht werden haben. Ich für meine Person preise mich dadurch selig. Zitat Ende. Furchtbar ist das Verbrechen des Jesuitengenerals am deutschen Volke. Es ist nicht Aufgabe dieses Werkes, eine Schilderung des Dreißigjährigen Krieges zu geben. Nur in großen Zügen soll die vernichtende Arbeit des Jesuitengenerals am deutschen Volk veranschaulicht werden. Das protestantische Deutschland hatte diesen Vorgängen in den habsburgischen Erblanden und in Bayern teilnahmslos zugesehen. Die Kraft des Protestantismus war schon längst gebrochen. Melanchthon hatte Luthers Werk vernichtet. Der Kurfürst von Sachsen war Lutheraner und Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz war Calvinist. Warum sollte einem Calvinisten von einem Lutheraner geholfen werden? Der Kurfürst von Brandenburg aber hatte rechtzeitig einen katholischen Minister erhalten, der seine unentschlossene Natur zu keiner Tat kommen ließ. Die Lage verschärfte sich noch für die Protestanten Deutschlands, als Kurfürst Maximilian seine Truppen in die Rheinpfalz sandte, um von ihr Besitz zu nehmen und als auf Drängen des Jesuitengenerals Kaiser Ferdinand sich eine Streitmacht unter dem Jesuitenzögling Wallenstein aufstellte, um damit die Unterwerfung Norddeutschlands zu beginnen. Der Widerstand, den die Heere des Kaisers und der katholischen Liga, das heißt des Kurfürsten Maximilian, fanden, war gering. Er reichte zur Verwüstung des Landes geradeaus. Der König Christian von Dänemark, der als Angehöriger des niederdeutschen Kreises in den Krieg eingriff, wurde gleich bei Beginn seines Kriegszuges betrunken gemacht, aufs Pferd gesetzt und verunglückte tödlich. Damit war dieser gefährliche Gegner beseitigt. Offen lag Deutschland vor den kaiserlichen Heeren. Wallenstein drang bis Mecklenburg vor und belagerte 1628 Stralsund, wenn auch vergebens. Die Macht des Jesuitengenerals war so stark in Deutschland, dass er 1629 im Restitutionsedikt den Kaiser befehlen lassen konnte, dass alle seit dem Passauer Vertrage 1552 von den Protestanten eingezogenen geistlichen Güter zurückzugeben wären. Wir haben gesehen, welchen Fischzug der Jesuitengeneral damit für sich auf Kosten anderer katholischer Orden tun wollte.